Wissenschaft im Brennpunkt. Ein Mann, der Herrn Keuner lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Des Wesens Kern, vom Mythos der Persönlichkeit. Von Susanne Billig und Petra Geist. Was macht das Wesen eines Menschen aus? Wie entsteht diese ganz persönliche Mischung aus Schüchternheit und Scham, Egoismus und Großzügigkeit, Leichtsinn und Sorgfalt, die so typisch ist für einen Menschen? Die Frage nach der Persönlichkeit trieb schon die antiken Denker um. Eines der ältesten bekannten Modelle stammt von dem Arzt Hippokrates, 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Er teilte die Menschen in vier Temperamente ein: die lebhaften Sanguiniker, die trägen Phlegmatiker, die aufbrausenden Choleriker und die nach innen gekehrten Melancholiker. Und wenn der Mensch ganz anders ist, wenn sich da drinnen fremdartige Welten verbergen, Abgründe und erschreckende Begierden, so sah es im 19. Jahrhundert Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse. Tief unten, im Es, rumoren die unbewussten Triebe und Impulse. Im Über-Ich stemmen sich die Werte und Normen der Gesellschaft dagegen. Und das Ich muss ausbalancieren, Entscheidungen treffen. Woran arbeiten Sie? Wurde Herr K. gefragt. Herr K. antwortete: Ich habe viel Mühe. Ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Heute vermessen die meisten Psychologen die Persönlichkeit anhand der sogenannten Big Five. Die liefern der Forschung ein Koordinatensystem, mit dem sich die Persönlichkeit in 5 Dimensionen vermessen lässt. Wie gesellig oder ungesellig ist ein Mensch? Wie offen oder verschlossen für neue Erfahrungen? Zeigt er sich sozial verträglich oder eher unverträglich? Emotional eher stabil oder eher neurotisch? Und 5. schließlich, wie steht es um seine Gewissenhaftigkeit? Wie oft in der Forschung gibt es auch konkurrierende Modelle, die sehr viel mehr oder aber nur 2 oder 3 Kategorien unterscheiden. Die Big Five aber haben sich durchgesetzt. Als Kompromiss, um eine gemeinsame Sprache unter Forschern zu etablieren. Geselligkeit, Offenheit, soziale Verträglichkeit, emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit. Ist sie damit dingfest gemacht, die Persönlichkeit des Menschen? Ob man Persönlichkeit selbst verändern oder steuern kann, das ist gerade so die vorderste Front der Wissenschaft. Also kann ich selbst die Persönlichkeit steuern oder sind wir eben gefangen in unserer Stabilität, in unseren Verhaltensmustern? Das ist gerade so die heiße, brennende Frage. Eine Frage mit Folgen für den Alltag, meint Jaap Deenissen, Professor für Entwicklungspsychologie an der Niederländischen Universität von Tilburg. Ein Beispiel: Eine Firma sucht neue Mitarbeiter, teamfähig, konfliktfreudig und sozial kompetent. Die eher stille Frau auf Jobsuche zögert. Kann ihr geholfen werden? Oder ein Kind wächst mit überbehütenden Eltern auf, die jede Abenteuerlust unterbinden. Wird es zeitlebens vor neuen Erfahrungen zurückschrecken? Dahinter steht eine grundlegende Frage. Sind wir Spielball unserer Gene und frühesten Prägungen? Oder gibt es Spielräume? Genau das treibt die aktuelle Persönlichkeitspsychologie um. Wie hoch ist denn das Ausmaß der Stabilität? Gibt es mehr oder weniger stabile Merkmale? Wie ist es denn mit den großen Zeiträumen über 10 Jahre, 20 Jahre hinweg? Können wir zum Beispiel aus der Kindheit die frühe Erwachsenenpersönlichkeit vorhersagen oder aus der frühen Erwachsenenpersönlichkeit die Persönlichkeit im Rentenalter? Forscher wie Jens Asendorf, Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, wollen nicht spekulieren. Wie Sigmund Freud, der postulierte, dass die Kindheit den Menschen prägt, Ende der Persönlichkeitsentwicklung. Oder wie viele Psychologen in den 1970er Jahren, die den Menschen für unendlich formbar hielten. Heute geht es um breit angelegte Studien um exakte Daten. Herr K. sah eine Schauspielerin vorbeigehen und sagte, sie ist schön. Sein Begleiter sagte, sie hat neulich Erfolg gehabt, weil sie schön ist. Herr K. ärgerte sich und sagte, sie ist schön, weil sie Erfolg gehabt hat. Methodisch ist die Erforschung lebenslanger Persönlichkeitsveränderungen äußerst anspruchsvoll. Im Idealfall müssen Psychologen dafür Tausende von Versuchsteilnehmern in ihren vielfältigsten Eigenschaften von der Geburt bis zum Lebensende immer wieder untersuchen. Im Jahr 2000 publizierten die US-Forscher Wendy Delvecchio und Brent Roberts das Ergebnis einer Mammutarbeit. Sie hatten 152 Längsschnittstudien unter die Lupe genommen und mithilfe komplexer statistischer Verfahren vergleichbar gemacht. Ihre Meta-Analyse öffnete den Blick auf mehr als 35.000 Versuchspersonen. Die Publikation gilt als Meilenstein der psychologischen Forschung. Erstmals ließ sich belegen, dass selbst 40-Jährige sich noch immer verändern können, in fast allen Merkmalen ihrer Persönlichkeit, mit Ausnahme der Intelligenz. Erst mit etwa 50 Jahren erhält das Wesen eines Menschen seine endgültige Form. Und das auch nur, wenn keine außergewöhnlichen Ereignisse eintreten. Werner Grewe, Professor für Psychologie an der Universität Hildesheim. Der zentrale Befund der letzten 10 Jahre in der Alternsforschung heißt Plastizität. Wir sind bildbar. Das wird ein bisschen schwieriger und braucht ein bisschen Hartnäckigkeit. Wenn man diesen Trampelpfad verlassen will, wenn der schon sehr lange eingelatscht ist, braucht es halt einen besonders starken Grund. Aber wenn er stark ist, dann verlassen wir ihn auch. Was genau schiebt einen Menschen in Richtung Transformation? Und was genau hält ihn innerlich fest? Der niederländische Psychologe Jaap Dennison möchte wie mit einem Mikroskop in die feinen Prozesse hineinschauen, die sich hinter Persönlichkeitsveränderungen verbergen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch aufhört zu feiern und sich unter Leute zu mischen. Also es gibt ja keine unsichtbare Eigenschaft Extraversion, sondern man muss wirklich genauer hinschauen. Ich stelle fest, okay, Leute gehen immer weniger gerne auf Partys. Da kann das ein Entwicklungseffekt sein, dass die Extraversion abnimmt. Es kann aber auch sein, dass ältere Menschen einfach generell nicht mehr so gerne auf Partys gehen, weil sie andere Sachen zu tun haben, weil sie Kinder haben. Und deshalb haben wir ein neues Instrument damit reingebracht, welches ja die motivationale Grundlage der Big Five erfasst. In seiner jüngsten Studie konnte Jaap Dennison feststellen, dass die Big Five der Persönlichkeit tatsächlich von Lust und Unlust gesteuert werden. Leute gehen weniger gerne auf Partys, weil die Motivation dazu abnimmt. Oder Leute verhalten sich verträglicher in Beziehung zu anderen Menschen, weil das Harmoniebedürfnis in ihnen wächst. Also die motivationale Veränderung geht quasi der deskriptiven Veränderung voraus. Doch hinter Lust und Unlust verbergen sich weitere Faktoren. Freundlich zu sein in auch konfliktlösen Beziehungen wird vielleicht dadurch bedingt, dass man aus seiner Lebenserfahrung heraus gelernt hat, dass Beziehungen sich lohnen, dass man da am Ende auch etwas zurückbekommt, dass sie stabil sind. Und das könnte zum Beispiel so eine Lernerfahrung sein, die primär ist. Die motivationale Veränderung würde danach kommen. Und am Ende verändert sich möglicherweise dann auch die Persönlichkeit. Die größte und am längsten laufende multidisziplinäre Langzeitstudie in Deutschland heißt Sozioökonomisches Panel. 600 Interviewer befragen jährlich mehr als 20.000 Erwachsene, von der jungen Studentin bis zum hochbetagten Mann. Der Datenberg dieser Studie ist die wissenschaftliche Heimat von Jule Specht, Juniorprofessorin für Psychologie an der Freien Universität Berlin. Auch sie interessiert sich für Persönlichkeitsveränderungen, genauer für den Einfluss von Lebensereignissen, und zwar über das gesamte Erwachsenenalter hinweg. im Jahr 2005 haben alle ihre Persönlichkeit berichtet. Dann sind bestimmte Ereignisse aufgetreten, also zum Beispiel, dass sie geheiratet haben oder dass sie ihren ersten Job angenommen haben. Und dann gab es 4 Jahre später, im Jahr 2009, die zweite Messung der Persönlichkeit. 2011 publizierten Jule Specht, Stefan Schmuckle und Boris Egloff die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Forschung. Erstmals konnten sie Fragen beantworten wie: Wie genau verändert sich die Persönlichkeit, wenn ein Mensch in den Beruf eintritt oder wenn ein naher Angehöriger stirbt? Wie zu erwarten lautete das Fazit: Ja, einschneidende Erfahrungen formen die Persönlichkeit des Menschen um. Zum Beispiel, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, wir haben herausgefunden, dass Personen relativ wenig gewissenhaft sind, bevor sie ins Berufsleben einsteigen, dann sehr stark in ihrer Gewissenhaftigkeit ansteigen, wenn sie den ersten Beruf annehmen, dann eine relativ hohe Gewissenhaftigkeit im mittleren Erwachsenenalter haben und dann im hohen Alter, wenn sie wieder in die Rente übergehen, wieder in ihrer Gewissenhaftigkeit sinken. Dolce Vita-Effekt nennen die Forscher das. Wer nicht mehr brav sein muss, lässt es auch schnell wieder bleiben. Und wir konnten jetzt in unserer Studie zeigen, dass Personen sich nicht nur aufgrund ihres Alters entwickeln, sondern dass Personen, die gewisse Lebensereignisse schon früher erleben, auch schon früher in ihrer Persönlichkeit reifen und Personen, die Ereignisse später erleben, eben auch erst später in ihrer Persönlichkeit reifen. Herr Keuner sagte: Auch ich habe einmal eine aristokratische Haltung, ihr wisst, gerade aufrecht und stolz den Kopf zurückgeworfen, genommen. Ich stand nämlich in einem steigenden Wasser. Da es mir bis zum Kinn ging, nahm ich diese Haltung ein. Die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen ist kein Automatismus, sondern wird geprägt von dem, was im Leben passiert. Die Alltagserfahrung weiß das. Wissenschaftler wie Jaap Dennissen und Jule Specht sorgen allerdings für eine wichtige Verschiebung der wissenschaftlichen Perspektive. Die scheinbar so festgefügten Eigenschaften der menschlichen Persönlichkeit zerfließen dabei in ein vielschichtiges Gewebe von Prozessen und Wechselwirkungen. Ein ähnliches Forschungsfeld bearbeitet Ute Kunzmann, Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Leipzig. Sie interessiert sich für das emotionale Altern. Ein bislang wenig beachtetes Thema, obgleich Gefühle, Regungen, Stimmungen zu den elementarsten Erfahrungen gehören. Die Forschung betrachtet allerdings meist das kognitive Altern und gelangt zu Defizitbefunden. Ältere sind geistig in vieler Hinsicht weniger leistungsfähig als jüngere Menschen. Bei den Emotionen zeigt sich ein anderes Bild. Obwohl alternde Menschen viele Verluste verkraften müssen, lässt ihr Wohlbefinden keineswegs generell nach. Da gibt es Befunde aus unserer Arbeitsgruppe, dass Ältere vielleicht in verschiedenen Situationen trauriger sind als Junge. Aber dass es in ganz vielen Situationen so ist, dass Ältere sich weniger ärgern, weniger feindselig sind, weniger in diese negative Emotion reingehen. Ärger, wenn sie sich überlegen, das ist eine ganz andere Emotion als Traurigkeit. Und Ärger ist eine potenziell beziehungsschädigende Emotion. Und das ist etwas, was wir bei den Älteren weniger sehen. Das lässt sich zum Beispiel an der Art ablesen, wie Paare miteinander streiten. Ute Kunzmann wertet Daten einer noch laufenden Langzeitstudie der Universität Berkeley aus. Dort werden junge und alte Ehepaare in mehrjährigen Abständen ins Labor gebeten und beim Streiten gefilmt. Das Ergebnis: Wer schon etliche Jahre verheiratet ist, streitet anders. Und zwar insofern, als dass sie weniger Negativität zeigen, also weniger Feindseligkeit und Ärger, das hatten wir vorhin schon mal. Und trotzdem sie also den wichtigsten Konflikt in ihrer Beziehung diskutieren, zeigen die Älteren mehr Zuneigung. Je älter wir werden, desto begrenzter ist das Gefühl, was wir an Zeit noch zur Verfügung haben, und desto eher investieren wir gerade in enge Beziehungen. Und desto eher sind wir da bemüht, sozusagen harmonische Beziehungen auch zu haben. Ältere Menschen werden stark darin, ihrem Leben eine positive Seite abzugewinnen. Das können sie besser als Jüngere und tun es auch häufiger. Dafür legen sie Strategien ab, die jungen Menschen eher zur Verfügung stehen. Das sind so Strategien, die sehr stark in das negative Ereignis gehen und dann versuchen, wirklich das durchzuarbeiten. Da gehen die weniger rein. Und es ist auch was, was kognitiv relativ anspruchsvoll ist, anstrengend, komplex, Ressourcenbedarf. Das ist, haben die auch weniger zur Verfügung. Aber für so eine positive Neubewertung, da sehen wir sozusagen ganz klar auch die Stärken der Älteren. Also letztendlich scheinbar ein sehr sinnvoller Mechanismus. An diesem Punkt zeigt sich eine interessante Wechselwirkung. Die flexiblen Anpassungsprozesse der älteren Menschen führen zu einem Zuwachs an innerer Stabilität. Denn die Stabilität bleibt der zweite Grundpfeiler in dem komplexen Geschehen, das wir Persönlichkeit nennen. Die Psychologin Jule Specht. Es sind wirklich nur die Nuancen, die sich im Laufe des Lebens verändern durch das, was wir erleben. Und die extravertierteste Person in einer Gruppe wird auch 20 Jahre später noch eine der extravertiertesten Personen sein. Da gibt es schon einen großen stabilen Aspekt in der Persönlichkeit auch. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K., und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer, der Entwurf? Nein, sagte Herr K., der Mensch. Niemand möchte sich selbst auflösen oder von unberechenbaren Mitmenschen umgeben sein, die sich heute sanft und großzügig zeigen und morgen zu egomanischen Übergriffen neigen. Die Persönlichkeit eines gesunden Menschen hat ihren Spielraum innerhalb eines festen Rahmens und auch der wird durch viele Faktoren geformt. Die Verantwortungen des Lebens, Familie, Beruf, Ehrenamt, Gesundheit, Freundeskreis machen uns als Erwachsene innerlich immer steifer, aber auch stabiler und belastbarer. Dazu kommen unsere Lebensentscheidungen. Menschen tendieren zu Entscheidungen, die ihre schon vorhandenen Persönlichkeitstendenzen ausbauen und festigen. Das konnte eine Studie an jungen Männern bestätigen. Also verträgliche junge Männer entscheiden sich eher dafür, den Zivildienst auszuwählen, während sich weniger verträgliche Männer eher dafür entscheiden, den Wehrdienst anzutreten. Und durch diese Wehr- und Zivildienstzeit verändert sich die Persönlichkeit auch nochmal anders. Wenn jemand schon sehr extravertiert ist und gerne mit Menschen umgeht, dann würde er eher einen Vertreterjob annehmen als einen Job in der Firma auf vergleichbarem Niveau, wo er gar nichts mit Menschen zu tun hat. Und wer Menschen scheut, der wird dann vielleicht eher Archivar und wühlt in irgendwelchen Archiven rum. Da braucht er nicht viele Leute sehen, sondern sieht nur Bücher. Und man weiß aus Längsschnittstudien, dass dieser Schritt, sich in entsprechende Arbeitsumwelten zu begeben, dann auch diese Persönlichkeitsmerkmale nochmal selber verstärkt. Natürlich trägt auch das genetische Erbe seinen Teil dazu bei, einen Menschen mit stabilen Eigenschaften auszustatten. Zwillingsstudien sollen darauf hindeuten, dass die Ausprägung der grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale einer Person etwa zur Hälfte angeboren, zur Hälfte im Leben erworben ist. Herr Keuner war nicht für Abschied nehmen, nicht für Begrüßen, nicht für Jahrestage, nicht für Feste, nicht für das Beenden einer Arbeit, nicht für das Beginnen eines neuen Lebensabschnittes, nicht für Abrechnungen, nicht für Rache. Nicht für abschließende Urteile. Das ist der Befund. Je älter wir werden, es bleibt stabil und es wird stabiler. Daraus zieht ein großer Teil der Psychologinnen und Psychologen den Schluss, dass es diese Eigenschaften gibt, sozusagen als Kernbestand von Dimensionen, die uns ausmachen. Und die dann auch vorhersagen, wie ich mich als Person, als Persönlichkeit beschreiben lasse. Der Psychologe Werner Grewe ist radikal. Er stellt die gesamte Idee einer festen Persönlichkeit in Frage, auch wenn alle Intuition dafür spricht. Die unglaublich starke Intuition, die wir selber haben, also dass wir uns selber als immer dieselbe Person erleben, auch wenn wir ganz weit zurückblicken in unsere Kindheit und sehen ein Bild von uns bei der Einschulung und sagen, ungefähr alles äußerlich und was ich gedacht habe, ist anders geworden. Trotzdem, das bin ich. Und so haben wir diesen Eindruck von, es gibt etwas, was an Kontinuität einfach unzerstörbar ist. Das bin ich. Das muss doch etwas Wesentliches sein. Und doch sprechen auch wichtige Einwände gegen die Vorstellung eines festen Wesenskerns. Beispielsweise droht ein logischer Zirkelschluss. Warum hast du gestern den Paul auf dem Schulhof geschlagen? Nun, weil du aggressiv bist. Woher weiß ich denn, dass du aggressiv bist? Du schlägst ja dauernd den Paul auf dem Schulhof. Ne? Da wird das eine mit dem anderen erklärt. Die Eigenschaft erklärt, warum ich das tue. Und dass ich das tue, und zwar öfter als andere, erklärt, dass ich die Eigenschaft habe. Die zu klärende Frage aber bleibt offen. Warum verhält sich das Kind häufig aggressiv? Und das ist mit der Zuschreibung einer Eigenschaft, eines Persönlichkeitsfaktors oder wie immer man es nennen will, nicht mal beantwortet. Ich will nicht mal sagen falsch beantwortet, überhaupt nicht beantwortet. Doch es gibt eine alternative Perspektive. Man legt die Idee fester Persönlichkeitsmerkmale beiseite und begreift die Persönlichkeit als eine zusammenfassende Beschreibung dessen, was ein Mensch tut. Und das, was ich tue, wird wesentlich von dem gesteuert, wie ich mich sehe. Der Denkende tadelte oft seine Freundin ihres Luxus wegen. Einmal entdeckte er bei ihr 4 Paar Schuhe. Ich habe auch 4erlei Arten Füße, entschuldigte sie sich. Das Selbstkonzept. Es nimmt seinen Anfang in der frühen Kindheit mit einer grandiosen Selbstüberschätzung. Das hilft, wenn man als kleiner Mensch Radfahren, Balancieren und andere riskante Dinge lernen muss. Im Laufe der Kindheit und Jugend entwickelt sich daraus ein immer differenzierteres Bild der eigenen Person. Und indem sich der Mensch seine eigene Persönlichkeit vorstellt, stabilisiert und fixiert er sie. Mitunter entsteht so ein Versatz zwischen Selbstkonzept und Realität. So neigen Schüler dazu, ihre Leistungsunterschiede in den verschiedenen Fächern zu überschätzen. Der Psychologe Jens Asendorf. Wenn ich dann zum Beispiel mäßig schlecht in Mathe bin, entwickle ich eher das Selbstkonzept, dass ich ganz schlecht in Mathe bin, weil ich das relativ kontrastiere mit meinen anderen Stärken. Und da fällt es eben ab und dann wird es dieser Kontrast übertrieben. Und dadurch bildet sich ein sehr, sehr differenziertes Selbstkonzept heraus, was sogar differenzierter ist als die Realität selber. Menschen möchten sich als stabil wahrnehmen. So sehr, dass sie dies sogar dann tun, wenn von Stabilität gar keine Rede sein kann. Werner Greve. Das kann man sich zum Beispiel klar machen an einem Selbstkonzeptbereich wie, ich habe ein gutes Gedächtnis. In allen Studien, sowohl querschnittlichen, also wo wir Leute verschiedenen Alters miteinander vergleichen, als auch längsschnittlich, wo wir Leute wiederholt in ihrem Leben befragen, findet man, oft, wenn die sich einschätzen sollen auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist mein Gedächtnis, sagen die immer alle gleich. 7, 7, 7, alle 3 Jahre gefragt, immer 7. Tatsächlich hat die Leistung des Kurzzeitgedächtnisses mit den Jahren jedoch nachgelassen. Verkennen die Versuchspersonen ihre Realität? Keineswegs, sagt Werner Greve. Und wieder zeigt sich die enge Kooperation von Mechanismen der Wandlung und der Festigung. Ältere Menschen praktizieren flexible Alltagslösungen, um ein stabiles Selbstkonzept aufrechterhalten zu können. Den Einkaufszettel, den sie neuerdings brauchen, tun sie darum als unerheblich ab. Naja, ein Gedächtnis merkt man ja nicht wirklich an Einkaufslisten. Mein Gehirn ist ja viel zu schade für Gemüse. Ich kann die Titel aller James-Bond-Filme auswendig. Ich kann die Fußballmannschaft von 1954 auswendig. Und ich kann den Anfang der Odyssee auswendig. Und das zeigt, ich habe ein gutes Gedächtnis. Zum Einkaufen brauche ich Zettel. Das ist doch wirklich nicht entscheidend. Was machst du da, wenn ein Paar Schuh kaputt ist? Da merkte sie, dass er noch nicht ganz aufgeklärt war und sagte, ich habe mich getäuscht. Ich habe 5erlei Arten Füße. Damit war der Denkende endlich aufgeklärt. Die festen Eigenschaften des Menschen, der Wesenskern der Persönlichkeit. Möglicherweise verbirgt sich dahinter nichts anderes als der Wunsch, dass es so sei. Und fließende, flexible, lebendige Prozesse helfen, die Prophezeiung zu erfüllen. In dieser Dynamik ist selbstverständlich auch Platz für Entscheidungen gegen den Trend. Auch wenn Menschen sich im Durchschnitt solchen Berufen und Freundeskreisen zuwenden, die ihren Begabungen und Kindheitsmustern entsprechen, kann der einzelne Mensch doch anders handeln. Der Schüchterne heiratet eine Frau, die ihn beruflich und privat auf Bühnen schiebt. Die Gesellige tut sich mit einem Eigenbrötler zusammen, bis der Freundeskreis auf Tauchstation geht. Der emotional Unterkühlte wird Streetworker im sozialen Brennpunkt. Und was er täglich erlebt, öffnet ihn für Mitgefühl und Empathie. Indem ein Mensch seine Umwelt gegen den Trend der eigenen Persönlichkeit wählt, kann er seiner Entwicklung bis ins höhere Alter neue Impulse, eine neue Richtung geben. Jens Asendorf. Das ist in den älteren Persönlichkeitsentwicklungstheorien auch vernachlässigt worden, wie in der Psychoanalyse oder im Behaviorismus. Da ging mir mal davon aus, die Umwelt ist irgendwie gegeben und wir sozusagen Spielball der Umwelt. Das ist ja falsch, das ist völlig falsch. Wir sind ja nicht ein Ball, der da irgendwie rumgeworfen wird, sondern Wir haben ja durchaus Einfluss, in welcher Umwelt wir uns befinden. Wir können uns zurückziehen, wir können die verändern, wir können sie sogar herstellen zum Teil. Stabilität und Flexibilität der Persönlichkeit sind nicht voneinander zu trennen. Werner Grewe verwendet hier gerne das Bild des Seiltänzers. Nicht, dass der Akrobat sich auf dem Seil bewegen kann, ist das Erstaunliche, sondern wie er es schafft, in schwindelnder Höhe still zu stehen. Wer dem Seiltänzer von unten zuschaut, weiß genau, die scheinbare Stille dort oben erfordert Anpassungsprozesse in jedem Moment. Die Pointe ist, wir sind tatsächlich beides, und zwar immer auch beides zur gleichen Zeit. Die Prozesse erzeugen die Stabilität. Die vier Temperamente des Hippokrates, die dreigeteilte Psyche Sigmund Freuds, solche starren Modelle sind überholt. Gleichzeitig können Wissenschaftler sich bis heute auf keine endgültige Definition der Persönlichkeit einigen. Aus verschiedenen Perspektiven umkreisen sie ein komplexes und hochdynamisches Konstrukt aus Selbstzuschreibungen und mehr oder weniger stabilen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die wiederum Ergebnis von Selbstkonzepten sind. Die Persönlichkeit, sie ist ein Ping-Pong aus Veränderung, Anpassung, Stabilisierung, neuen Umbrüchen. Von irgendjemand sagte Herr Keuner, er lässt sich durch das, was einer ist, nicht darüber täuschen, was einer werden kann. Wieso geht es denn uns selbst nach einer Niederlage nach einer Zeit wieder gut? Wir kriegen das offenbar wieder hin. Und irgendwie hat das selbst hinter unserem Rücken auf eine Weise aufgeräumt, die mein Gefühl zu mir selber, das Gefühl, ein wertvoller Mensch zu sein, ein liebenswerter Mensch zu sein, irgendwie wieder etabliert hat. Die Pointe dieser Prozesse ist Lebensqualität, subjektives Wohlbefinden, Selbstwertempfinden, eine positive Beziehung zu mir selber. Deswegen ist es auch gar nicht so gut, die alle genau verstehen zu wollen bei sich selber, solange sie funktionieren. Alles in Ordnung. Des Wesens Kern, vom Mythos der Persönlichkeit, von Susanne Billig und Petra Geist. Literaturzitate Bert Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner. Es sprachen Renate Fuhrmann und Hans Schulze. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.